Hier spricht die Stimme aus Amerika. Zunächst in Kürze die wichtigsten Nachrichten. Der deutsche Ring um Leningrad wurde von den Russen gesprengt. Die Festung Schlüsselburg befindet sich wieder in russischem Besitz. Russische Streitkräfte eroberten die Eisenbahnstation Kamjensk, eine der wichtigsten Schlüsselstellungen der Deutschen an der Donetsk-Front. Die Vernichtung der Reste der vor Stalingrad eingeschlossenen 6. Armee schreitet weiter fort. Sowjettruppen nehmen Stützpunkt nach Stützpunkt der Deutschen in und bei Stalingrad. Seit dem 19. November, den 2 Monaten der russischen Winteroffensive, hat sich auf deutscher Seite die Zahl der Toten und Gefangenen um mehr als 610.000 Mann erhöht. In Libyen steht die britische 8. Armee jetzt weniger als 75 Kilometer südöstlich von Tripolis. Rommels Afrika-Korps ist weiter auf dem Rückzug. In den Nächten zum Sonntag und Montag hatte die Royal Air Force 2 Großangriffe auf Berlin ausgeführt. Montagnachmittag griffen britische Flieger Eisenbahnanlagen in Nordfrankreich an. In der Nacht zum Dienstag bombardierte die Royal Air Force Frachtzüge und Lokomotiven in Nordfrankreich. An der holländischen Küste belegten englische Bomber 3 feindliche Schiffe mit Volltreffern. Auf Neuguinea eroberten Truppen der Vereinten Nationen Sanananda, einen der letzten japanischen Stützpunkte auf der Papua-Halbinsel. Vor dem schwedischen Parlament erklärte Ministerpräsident Hansen, die schwedische Armee erhielt den Befehl, gegen jeden Invasionsversuch Widerstand bis zum Äußersten zu leisten.